Jetzt tobt ein Sturm. Ein Brennen. Ein Verlangen. Der Wille, mehr zu geben, als überhaupt vorstellbar ist. Alle herhören, Red Wings haben das Go. Das ist die Zielperson, ein führender Tag. Wir haben letzte Woche 20 Marines getötet. 20. Thank you. Oh,